Auf jeden Fall ist der Archetypus des Anima weiblich und im Manne gleicht er seiner Seele. Der Archetypus des Animus ist männlich, es ist die Seele der Frau. Das ist seltsamerweise übereinstimmend mit dem, was die Esoterik seit jeher sagt, dass der Wunschkörper oder der feine ätherische Körper im Manne weiblich und in der Frau männlich ist. Für Jung eine Art Anhäufung seelischen, geistigen und genetischen Hintergrundes, Gedächtnis des unbewussten Kollektivs des Geschlechts, der dort angesammelten Erfahrung in beiden gegensätzlichen Paaren, in ihrem geschichtlichen und nicht geschichtlichen Umgang des einen mit dem anderen. Der Mann begehrt die Frau und die Frau begehrt den Mann. Hier trennen wir uns von Professor Jung, um den vorgezeichneten Weg in diesem Buch weiter zu verfolgen, innerhalb des goldenen Bandes, obschon man die Übereinstimmungen leicht erkennen wird. Unsere Auffassungen des Archetypus mögen vielleicht dieselben sein, wenn auch nicht aus verständlichen Gründen von Jung offen zugestanden. Die Königin von Saba ist mehr als ein Archetypus. Es ist sie von El Ella. Und der König Salomon Salem ist er von El Ael innerhalb des großartigen Rahmens der orphischen, hyperboreischen Poesie, das in diesem Werk und in Nos, Buch der Wiederauferstehung, aufgezeichnet ist, indem wir El und Ella, die hyperboreischen Namen Arbaris, Avris und Aluine gegeben haben. Wenn auch die Königin von Saba uns mehr als einen Besuch abstatten könnte, so gibt es doch nur eine einzige Königin für einen König. Wie jede echte Einweihung hat die der Minnesänger auch ihre Mysterien und Schlüssel. Im Falle der Troubadoure des Languedoc, als jene eigenartige Zivilisation mit der katharischen Spitze ihrer Pyramide oder, wenn man so will, das Zentrum ihres Kreises durch den päpstlichen Albigenserkreuzzug des 13. Jahrhunderts zerstört wurde, gingen auch ihre Schlüssel verloren und der Geist ihrer besonderen Einweihung wurde verfälscht, die betrügerische Blume der Liebe erzeugend, genauso wie man uns auf exoterische Weise die Romantik, den Roman und die westliche nachkatharische Kunst übermittelt hat. Es ist sehr schwierig, die Schlüssel noch zu entziffern. Die große Dichtung der mittelalterlichen Troubadoure des Languedoc und des Norden Italiens, besonders aber die der germanischen Minnesänger, entsprachen einer aristokratischen Einweihung, die man ausgezeichnet mit dem Prozess der Individuation der Jungschen Psychoanalyse und mit dem Drama der Gegenüberstellung der Archetypen des Anima und des Animus verbinden kann. Des Öfteren haben wir uns gefragt, weil wir gar nichts darüber wissen, was die Katharer in Wahrheit wohl waren, diese Sekte, die in Okzitanien, bei den katalanischen Pyrenäen, in Carcassonne und anderen Städten des Südens erscheint. Montsegur war ihre Tempelfestung. Otto Rahn glaubte, dass Montsegur Monsalvatsch war, das Schloss und der Berg des Gral. Er behauptete auch, dass die Katharer zum Manichäismus bekehrte Druiden waren. Man sagte, dass sie Zauberei praktizierten, an die Wiederverkörperung glaubten, Vegetarier waren und eine dualistische Weltanschauung hatten. Von den Evangelien erkannten sie nur das des heiligen Johannes an. Der Teufel war für sie Jehova, der demiurgische Schöpfer dieser Welt. Aber auch dies ist nicht sicher, wenn man nichts Genaues über sie weiß. Otto Rahn glaubte auch, dass einige Troubadoure von ihnen beauftragt worden waren, eine gewisse Art der Liebeseinweihung jener aristokratischen und persönlichen Religion verschlüsselt zu verbreiten. Das päpstliche Rom erklärte die Katharer zu Ketzern, sie am Ende vernichtend. Es hat alle ihre Schriften verbrannt. Der erste zu entziffernde Schlüssel im einweihenden Mysterium der Troubadoure ist das Wort Amor, Liebe. Es zeigt seine Gegensätzlichkeit zum römischen Christentum, denn es bedeutet Roma umgekehrt geschrieben. Auf diese Weise geht man davon aus, dass die Liebe, um die es sich nun handelt, und die gesamte Doktrin, die man darstellen wird, das Gegenteil von dem ist, was das päpstliche Rom im Kali-Yuga einzuführen versucht. Wir wollen versuchen, kurz die verschiedenen Etappen des Mysteriums der Liebe der mittelalterlichen Troubadoure zu erklären, das sich von der Erinnerung des westgotischen Blutes ausgehend vom hohen Norden des polaren Eises, von Hyperborea, vom Morgenstern entwickelt hatte. Diese ganze Region des Languedoc war über Jahrhunderte von den Westgoten besetzt. Und was hier auf so feine und delikate Weise ausgedrückt wird, war in Indien der Tantrismus der rechten und der linken Hand. Das Thema ist in Das Goldene Band und in Nietzsche und Shivas Tanz behandelt worden. Allem Anschein nach hat sich das Kataratum wie der Tantrismus in Indien an Shakti, das heißt dem weiblichen Prinzip, inspiriert. Für die Katara ist der Heilige Geist weiblich, es ist der Parakletos, bei den Gnostikern ist es Sophia und wird von einer Taube symbolisiert.